Ich will hier einiges von meinem Leben und meiner Arbeit erzählen. Von einer Arbeit, die sich auf einem überaus spezialisierten Gebiet, nämlich der jüdischen Mystik, ein Leben lang abgespielt hat. Ich stamme aus einer Berliner Judenfamilie, die bis 1812, als die Juden das preußische Bürgerrecht bekamen, in Glogau in Schlesien saß und vor 150 Jahren etwa nach Berlin gekommen ist. Als ich geboren wurde, 1897, waren wir drei Generationen lang schon in Berlin ansässig. Meine Familie hatte durch Generationen eine Buchdruckerei in Berlin. Und ich habe noch bis heute das Gesellenstück meines Großvaters, das er im Jahre 1852 setzen musste, ein Band deutscher Gedichte, merkwürdige Gedichte. Und mein Großvater, der in Berlin um 1830 geboren war, hatte in seiner Person den Übergang der Juden in die deutsche Zivilisation verkörpert. Er wurde geboren noch als Scholem Scholem, Vorname und Nachname gleich durch irgendwelche Zufälle unserer Familiengeschichte. Und als er in den 50er Jahren ein begeisterter Wagnerianer wurde, nannte er sich von da an Siegfried Scholem. Und das war der Name der Firma. Auf seinem Grabstein, den ich viel später einmal studiert habe, in Berlin-Weißensee, steht noch im hebräischen Text des Grabsteines Scholem Scholem. Auf dem deutschen Teil Siegfried Scholem. Mein Vater, ebenfalls ein Buchdruckereibesitzer, war sehr tätig in der Berliner Turnerschaft. Und ich habe noch ein Büchelchen von ihm, Allerlei für Deutschlands Turner aus dem Jahre 1887, glaube ich. Die Familie, aus der ich komme, war eine typische liberale, bürgerliche Familie, in der die, wie man sagt, Assimilation ans Deutsche sehr weit fortgeschritten war. Es gab kaum irgendein Relikt des Jüdischen in unserem Haus, etwa mit Ausnahme des Freitagabend, der bei so vielen Judenfamilien vom Religiösen ins Familiäre verwandelt worden war, als eine Gelegenheit des Zusammentreffens der Familienglieder, der Brüder und Verwandten im Haus der Großmutter oder später im Haus eines der Brüder. Sonst habe ich nichts Jüdisches in meinem Hause gesehen. Dennoch habe ich in den 20 Jahren, die ich in meinem Vaterhaus aufgewachsen bin, bis 1917, niemals einen Nichtjuden gesehen, der persönlich bei uns verkehrt hätte. Diese Juden, die Deutsche waren, sahen ausschließlich Juden unter sich. In Berlin war die Atmosphäre in diesen Vorkriegsjahren, als ich zur Schule ging, sehr ruhig, kann man eigentlich sagen. Dennoch erwachte in mir ein Interesse für Geschichte überhaupt. Und im Verlauf davon kam mir etwa 1911 in die Hand das große Buch von Heinrich Graetz, Die Geschichte der Juden, eines der bedeutendsten Geschichtswerke der jüdischen Historiographie. Dieses außerordentlich umfangreiche Buch, das ich, der an geschichtlichen Entwicklungen als Junge sehr interessiert war, lebhaft verschlang, machte einen sehr beträchtlichen Eindruck auf mich. Es veranlasste mich, zu beschließen, Hebräisch zu lernen. Meine Eltern sahen das nicht sehr gern. Ich wusste nicht, wie man das anstellen sollte, und suchte so etwa anderthalb Jahre für mich alleine zu lernen, weil ich niemanden wusste, an den ich mich hätte wenden können. Bis ich in einen Kreis kam von anderen jungen Menschen wie ich selber, die sich der zionistischen Bewegung schon in ihrer Jugend angeschlossen hatten. In diesem Kreis bin ich zwischen 1912 und 1917 sehr engagiert gewesen. Die meisten von uns sind sehr früh nach Palästina gegangen, fast ausnahmslos. Ich begann Hebräisch zu lernen. Etwa 10 Jahre lang habe ich mit großer Intensität neben meinen sonstigen Studien Hebräisch getrieben. Ich hatte großes Glück. Ich kam zu einem Mann in Berlin, Dr. Bleichrode, ein sehr merkwürdiger, ganz stiller und zurückhaltender Mensch. Er war Rabbiner einer ganz kleinen Privatsynagoge im Zentrum von Berlin, einer frommen Synagoge, war der Urenkel, wahrscheinlich des größten Talmudgelehrten, den Deutschland am Anfang des vorigen Jahrhunderts hatte, Rabbi Akiba Eger, und war ein frommer Mann, der die Merkwürdigkeit hatte, dass er nie geheiratet hatte, was an einem Rabbiner sehr ungern gesehen wird. Er hatte einmal eine Jugendliebe und als er die nicht bekommen konnte, beschloss er, sich nicht zu verheiraten. Diesem stillen Mann verdanke ich sehr viel in meinem Leben. Bei ihm lernte ich viele Jahre hebräische Literatur lesen, Talmud studieren, die ursprünglichen Texte, den Weg zu den Originalen. Und später, als ich aus Berlin wegkam und in München zu Ende studierte, traf ich dort einen anderen großen Talmudisten, Dr. Ehrentreu, den Rabbiner der orthodox-jüdischen Gemeinde in München, bei dem ich jahrelang jeden Tag 1 bis 2 Stunden Talmud studierte. Das waren meine Lehrer, denen ich die Bekanntschaft mit der jüdischen Überlieferung und die Liebe zu ihr verdanke. Ich studierte mit sehr großer Intensität und war zugleich von der zionistischen Idee, das heißt der Renaissance der Juden und des jüdischen Volkes als eines lebendigen Volkes in seinem eigenen Lande, sehr erfüllt und ergriffen. Während des Ersten Weltkrieges beschloss ich, falls ich ihn überleben würde, nach Palästina zu gehen, so wie viele meiner. Zugleich begann ich meine Studien Anfang 1915, die mich zuerst auf die Mathematik verwiesen. Ich hatte eine große Leidenschaft für mathematische Arbeit und mathematisches Denken und war auch wohl nicht ganz unbegabt dafür und habe in der Tat Mathematik bis zum Staatsexamen studiert. Obwohl ich ziemlich bald dahinter kam, dass meine eigentliche Stärke nicht im mathematisch produktiven Denken liegen würde. Das wurde mir klar, als ich in meinem 5. Semester im Sommer 17 in der Berliner Universität an einem Seminar teilnahm, das die Mathematiker, ich glaube, Isai Schur und Erhard Schmidt gaben, in einem Hörsaal, wo nicht sehr viele Menschen im Kriege teilnahmen, der amphitheatralisch aufgebaut war und man besprach Probleme der Algebra. Und immer wenn ein Problem aufkam und die Professoren oder wir wussten nicht richtig, was zu sagen, sagte der Ordinarius: Ja, Herr Siegel, was sagen Sie denn dazu? Und Herr Siegel hatte stets eine Lösung. Und ich sah, was wirklich ein erstklassiger Mathematiker darstellte und was mathematische Fantasie bedeuten konnte, wenn jemand über sie in vollem Maße verfügte. Herr Siegel, der später, wenn ich nicht irre, etwa der bedeutendste Mathematiker Deutschlands wurde, war das Signal, das mich davon überzeugte, dass so sehr mein Herz an der Mathematik hing, ich niemals das leisten würde, was ein wirklich bedeutender Mathematiker leisten sollte. Dennoch blieb ich bei diesen Studien, die mein Hauptstudium waren, und betrieb daneben mit ebensolcher Leidenschaft die Studien des Jüdischen, Hebräisch hebräische Literatur und die Quellen des jüdischen Schrifttums. Das war damals keine sehr gewöhnliche Sache, dass jemand sich mit voller Energie auf solche Dinge warf, besonders wenn er nicht die Absicht hatte, Rabbiner zu werden, jüdischer Theologe als Lebensberuf. Mein Vater war von diesen meinen Neigungen nicht angetan. Er pflegte öfters zu erzählen, mein Herr Sohn betreibt lauter brotlose Künste. Mein Herr Sohn interessiert sich für Mathematik, für reine Mathematik. Ich sage zu meinem Herrn Sohn, was willst du? Du interessierst dich für Mathematik. Als Jude hast du keine Chance, an einer Universität eine Laufbahn zu haben. Du kannst keine bedeutende Stellung bekommen. Werde Ingenieur, da kannst du so viel Mathematik in deinen Mußestunden machen, wie dir passt. Nein, mein Herr Sohn will kein Ingenieur werden. Nur reine Mathematik. Lauter brotlose Künste. Mein Herr Sohn interessiert sich für Jüdischkeit. Ich sage zu meinem Herrn Sohn, bitte werde Rabbiner. Da kannst du so viel Jüdischkeit haben, wie du willst. Nein, mein Herr Sohn will auf gar keine Weise Rabbiner werden. Lauter brotlose Künste. Das war die Stellung meines Vaters, der kurze Monate, bevor ich an die Universität Jerusalem berufen wurde, für diese jüdischen brotlosen Künste leider gestorben ist. Ich kam sehr früh auf das Interesse für das Kabbala-Studium. Kabbala, das heißt die jüdische Mystik, das begann mich schon sehr früh, vor 50 Jahren und mehr fast, zu interessieren. Was mich ursprünglich daran angezogen hat, waren wahrscheinlich sehr verschiedene Motive. Ich hatte in dem wunderbaren Buch von Graetz über die Geschichte der Juden viel darüber gelesen. Graetz hatte die stärkste Abneigung, wie fast alle großen jüdischen Gelehrten des vorigen Jahrhunderts. Er hatte die größte Abneigung gegen alles, was mit der jüdischen Mystik und überhaupt mit religiöser Mystik zusammenhing. Die klassischen Schriften der jüdischen Mystik heißen bei ihm Lügenbücher. Und es gibt kaum etwas Unangenehmes und Abfälliges, was er den Kabbalisten nicht nachsagte. Ich hatte irgendwo ein Gefühl, ich weiß nicht von welcher irrationalen Wurzel her, dass die Kabbalisten unmöglich solche Narren gewesen sein können. Meine Intuition sagte mir, dass dort vielleicht irgendetwas verborgen wäre, was mich anzog. Und ich begann sehr zaghaft Schriften der Kabbalisten zu lesen. Das war damals in Deutschland mit großen Schwierigkeiten verbunden, weil es niemand gab, der einen anleiten konnte. Mein eigener Lehrer versuchte einmal mit einigen von uns einen solchen Text zu lesen und musste es aufgeben. Er sagte zu uns nach einigen Wochen, ich verstehe es nicht, ich kann euch die Sache nicht richtig darlegen, wir müssen es aufgeben. Und ich begann, mich allein in diese Welt zu versenken, durch Lektüre aller möglichen Schriften in Deutsch, Hebräisch, Französisch. Zweifellos hatte, wie so oft, hier die Intuition die Hauptrolle gespielt. Das heißt, sie ging der wissenschaftlichen, historisch-kritischen Arbeit, der ich mich nachher viele Jahre lang ausschließlich gewidmet habe, voran. Ich hatte irgendein Gefühl für das, was ich dort suchte, und suchte dieses Gefühl auf wissenschaftlichem Wege zu substanziieren. Was dieses Gefühl war, darüber werde ich nachher noch einiges sagen. Studierte ich Mathematik und zugleich orientalische Sprachen und Philosophie in Berlin, in Jena, Bern und München. Es waren merkwürdige Jahre, es war der Erste Weltkrieg und mein philosophisches Interesse war sehr rege. Aber die Universitätsphilosophie dieser Jahre hat wenige Attraktionen für mich gehabt. Ich hatte damals im Jahre 1915 Walter Benjamin kennengelernt, dessen philosophisches Ingenium großen Eindruck auf mich machte und mir unendlich verwandt erschien. Die Denkart von Benjamin, die der offiziellen Universitätsphilosophie sehr weit entfremdet war, hinderte mich eigentlich daran, mich näher mit Universitätsphilosophen zu befreunden. Die Lektüre von Plato, Kant und Husserl bewegte mich in diesen Jahren. Ich habe nie einen bedeutenden Philosophen selbst auf dem Katheder gehört. Diejenigen, die ich in Berlin und München oder gar Bern gehört habe, hatten keine Attraktion für mich. Aber einige beeindruckten mich durch historischen Ernst. Im Anfang rein kantianisch gesonnen, geriet ich 1917 sehr stark unter den Eindruck der Phänomenologie Husserls. Es bedurfte der näheren Bekanntschaft mit den Vorlesungen des Husserl-Schülers Fender in München, um mich dieser Denkweise völlig zu entfremden. Fender machte auf mich keinen Eindruck, im Gegenteil. Er brachte es fertig, in öffentlicher Vorlesung die Existenz Gottes auf phänomenologische Weise sichtbar zu machen. Das erschreckte mich außerordentlich durch den totalen Unernst, den ich daran spürte. Zugleich studierte ich bei einigen Theologen Hebräisch, was nicht sehr fruchtbar war. Die hebräischen Kenntnisse der Theologen damals waren nicht von der allerbesten Art. In einem Seminar bei einem sehr bekannten Alttestamentler lasen wir das Buch Hiob. Und jeder bekam einen Vers zu lesen. Und wenn die Reihe an mich kam, sagte der Professor: Herr Scholem, lesen Sie nicht so schnell. Inzwischen begann ich, mich von der Mathematik auf die jüdischen Studien immer mehr zu konzentrieren. Ich hatte zwar beschlossen, nach Palästina zu gehen und mein Studium der Mathematik durchzuführen, um eventuell als Lehrer dort eine Tätigkeit fruchtbarer Art ausüben zu können. Aber mein Herz hing an den jüdischen Studien, die in der Universität nicht ermuntert wurden damals. Heute, wo es keine Juden in Deutschland mehr gibt oder kaum welche, wollen alle deutschen Universitäten ein Ordinariat für Judaistik gründen. Damals, als es ein lebhaftes und in starker Gärung befindliches, produktives Judentum in Deutschland gab, wollte keine Universität und kein Ministerium der deutschen Länder etwas von einer Lehrstuhl für Judaistik wissen. Und dennoch konzentrierte ich mich auf dieses Gebiet und begann 1919, als ich aus der Schweiz nach 2 Jahren Aufenthalt zurückkam, in München die kabbalistischen Handschriften der Münchner Staatsbibliothek zu studieren, die mich außerordentlich anzogen. Ich begann meinen Weg als Mensch, der versuchen würde, diese sehr rätselhaften und in fremdartiger Symbolik geschriebenen Texte aufzuschließen und zu verstehen, für mich oder für andere. In München fand ich einen Philosophen, Clemens Boehmker, einen bedeutenden Kenner der scholastischen Philosophie, der an diesen Studien Anteil nahm und mich ermunterte, eine Dissertation zu machen, von dem er eigentlich klar war, dass er selber kaum viel davon verstehen würde. Und dennoch war er bereit, sie unter seine Fittiche zu nehmen. So begann ich schon in meinen letzten Studienjahren, 3 Jahre lang, an einer Arbeit zu sitzen, die mich im Grunde dann viele Jahrzehnte festgehalten hat. Als ich meine Dissertation schrieb, 1921, über einen der ältesten kabbalistischen Texte, versprach ich eine Einleitung zu der Übersetzung und Ausgabe dieses Textes, die ich in Wirklichkeit erst 40 Jahre nachher nachgeliefert habe und die meinen ganzen Studienkreis im Grunde umschloss. Zugleich beendete ich damals meine mathematischen Studien und hatte außerdem in München Gelegenheit, in den Jahren von 1919 bis 1922 den aufkommenden Nationalsozialismus von nah an der Universität und in anderen Manifestationen kennenzulernen oder negativ kennenzulernen. München war eine wirkliche Wiege antisemitischer Gesinnung und es war für Menschen wie mich erschreckend, die Blindheit der Juden, die von all dem nichts wissen wollten und nichts sehen wollten, wahrzunehmen. Es gehört zu den merkwürdigsten und traurigsten Erscheinungen der deutsch-jüdischen Beziehungen, dass die Juden in allem, was sie selber angingen, so wenig Urteil hatten, wie sie in allen Dingen, die andere Phänomene angingen, mit tiefer Vernunft und Weitblick begabt waren. Eine merkwürdige, traurige Erscheinung. Ich saß damals fast die ganzen Tage auf der Handschriftenabteilung der Münchner Staatsbibliothek und dennoch drang das geistige Leben dieser Nachkriegsjahre am Anfang der 20er Jahre in mein Leben ein, konnte aber auf meinen Entschluss, Deutschland zu verlassen und nach Palästina zu gehen, keinen Einfluss mehr haben. Ich hatte meine Entscheidung getroffen. Die Atmosphäre in München war unerträglich. Das wird heute oft übersehen und in gedämpfteren Farben dargestellt, als es wirklich war. Nach meinem Doktorat Anfang 22 blieb ich noch ein Jahr in Deutschland, um ein mathematisches Staatsexamen zu machen und mich auf mein Rübergehen nach Palästina vorzubereiten. Ich saß in Frankfurt eine ziemliche Zeit im Jahre 23 und studierte die hebräischen Handschriften der Frankfurter Stadtbibliothek und versuchte mich zuerst am Freien Jüdischen Lehrhaus, das damals Franz Rosenzweig in Frankfurt ins Leben gerufen hatte. Es war eine sehr lebendige Atmosphäre in Frankfurt am Main und es gab nicht wenige Menschen, die einen Zugang zum Jüdischen suchten und mit denen man sprechen konnte. Im Spätsommer 23 ging ich herüber, auf der Höhe der deutschen Inflation, die für mich schon irgendwie etwas Nebuloses war, ein letztes Abschiedssignal sozusagen, und kam im September 23 nach Jerusalem. Als ich nach Jerusalem kam, hatte ich zum letzten Mal eine Entscheidung zu treffen. Es wurden mir 2 Stellungen angeboten. Eine als Lehrer der Mathematik am Lehrerseminar in Jerusalem. Es war gerade ein Platz frei geworden und man suchte jemanden, der Hebräisch und Mathematik könnte. Und zu den Bedingungen, die arbeiten würde, die allein damals möglich waren. Man bekam nämlich sein Gehalt mit 7 bis 8 Monaten Verspätung damals und lebte von Kreditzetteln, die einem für eine bestimmte Institution gegeben wurden, auf denen man kaufen konnte, was man zum Allernötigsten brauchte. Und zugleich wurde mir unter denselben Bedingungen des nicht gezahlt werdenden Gehaltes eine Stellung an der Bibliothek als Leiter der judaistischen Abteilung angeboten. Ich hatte mich für hebräische Literatur sehr interessiert, hatte ein lebhaftes Gefühl für bibliothekarische und formale Probleme dieser Art und musste mich entscheiden. Und ich entschied mich für die Bibliothek unter dem Gefühl, dass ich dann doch nach der Arbeit nicht mehr Hefte zu korrigieren haben würde und mich meinen eigentlichen Neigungen, nämlich der Erforschung der jüdischen Mystik, dort mit Ruhe widmen würde können. Und das war wirklich ein Ort, wie er dafür geschaffen war. Als ich nach Jerusalem kam, fand ich 1923 eine Stadt, die, wie soll ich sagen, wie ein Schwamm vollgesogen war von Tradition, von Büchern. Juden aus der ganzen Welt waren Generationen vorher nach Jerusalem gezogen, um dort zu sterben, hatten ihre Bücher dort gelassen und die jüdischen Viertel waren voller kleiner Buchhandlungen, wo alle Texte der hebräischen Literatur aus den Jahrhunderten herumlagen und besonders kabbalistische Literatur, die zu finden in Deutschland außerordentlich schwierig war, lag ungefragt herum. Noch kein wissenschaftlich tätiger Mensch hatte sich dafür interessiert. Und die Kabbalisten selber, die es in Jerusalem noch durchaus gab, hatten ihren eigenen Weg und lehnten ab, irgendwelche Literatur zu lesen, die nicht mit der bestimmten Schule, zu der sie noch gehörten, einer bestimmten Tradition der letzten Jahrhunderte zusammenhingen, so dass ich dort eine Art Paradies für mich hatte, wenn ich nur das Geld gehabt hätte, all die Bücher zu kaufen, die ich hätte kaufen können. So begann ich 1923 mein Leben dort drüben, eines Teils vom Interesse an der Vergangenheit und dem Traditionsbestand des Jüdischen angetrieben und andererseits ebenso sehr oder noch mehr angetrieben von dem Interesse an der Zukunft, an der Neuentwicklung, an der Konzentration und Wiederbelebung des Jüdischen als einer lebendigen Kraft, deren wegen ich eigentlich hingekommen war. 1924 begann ich Hebräisch zu veröffentlichen und habe seitdem einen sehr großen Teil meiner Arbeiten Hebräisch geschrieben. Das war nicht immer einfach in den ersten Jahren, denn so viel ich Hebräisch studiert hatte, war es noch ein weiter Weg zu der Assoziation innerhalb des hebräischen Denkens, die eine fruchtbare Äußerung im Hebräischen möglich macht. Ich hatte Glück. In den Jahren, in denen ich kam, am Anfang der 20er Jahre, war ein Höhepunkt in der zionistischen Bewegung. Eine, wie soll ich sagen, glühende Jugend, die sich das Höchste von drüben, von der Arbeit in Palästina versprach, war ins Land gekommen und die Tätigkeit für die Begründung einer jüdischen Gesellschaft, die produktiv werden würde, war an einem Höhepunkt angelangt. Es waren das wichtige und wunderbare Jahre. Man lebte in einem ziemlich kleinen Kreise. Es waren noch nicht sehr viele Menschen drüben. Als ich kam, waren weniger als 100.000 Juden im Lande. Aber es gab etwas wie einen großen Auftrieb. Es gab wirklich Jugend, die sich dieser Sache als eine Lebenssache verschrieben hatte. Viele meiner Freunde waren in die neuen Kibbuzim, Kibbuzot gegangen, um sozialistische Lebensart und Produktionsweise zu verwirklichen. Andere blieben in den Städten als Lehrer, als Beamte, als Kaufleute. Und es bestand eine starke Kommunikation zwischen diesen verschiedensten Orten. Es herrschte ungeheure Gastfreundschaft. Es sind sehr viele Jahre vergangen, bis ich in Palästina in einem Hotel gewohnt habe. Ich habe jahrelang gar nicht gewusst, wo die Hotels waren, außerhalb von Jerusalem. Denn wo man hinkam, legte man sich schlafen und es gab immer irgendeinen Platz. Jeder kam zu jedem. Jahrelang habe ich in Jerusalem oder Tel Aviv kein verschlossenes Haus gesehen. Im wörtlichsten Verstande. Wenn man wegging, ließ man das Haus offen. Kein Mensch schloss seine Wohnung zu. Es kam niemand auf die Idee, dass etwa gestohlen werden könnte. Es wurde auch nicht gestohlen. Und wenn man zurückkam, lag oft im Bett jemand anders, der Freund von einem Freunde, der geschickt worden war und übernachten wollte. Es war ein Leben, das meiner Geistesart. Ich hatte auch sehr in anderer Hinsicht Glück. Nicht nur, dass Menschen kamen, die etwas bedeuteten. Es war vielleicht die Blüte der jüdischen Jugend, die damals nach Palästina kam, um mit der Sache des Zionismus ernst zu machen. Ich hatte auch Glück in anderer Richtung. Ein Jahr, nachdem ich hingekommen war, trat plötzlich unerwartet, das bis dahin sehr nebulose Projekt einer Universität des jüdischen Volkes in Jerusalem, der Hebräischen Universität, in das Stadium der Verwirklichung. Man hatte viele Jahre vorher schon beschlossen, auf dem Papier eine Universität in Jerusalem zu gründen, als Forschungsinstitut, mehr denn als Lehrinstitut, und hatte schon einen Grundstein gelegt, Jahre vorher. Aber es war so wie meistens mit den Unternehmungen der Juden im Lande Israel, es war kein Geld da, nicht genug Geld, bei weitem nicht genug Geld. Und geschweige für die Universität, man brauchte Geld für Kolonisation, für die Begründung von Dörfern, von Siedlungen. Und in diesen Jahren gab es einen Überschuss an dem, was man damals intellektuelles Proletariat nannte. Man wollte keine Doktoren züchten damals, man brauchte Menschen, die zu anderem bereit waren. Und dennoch ging es da vorwärts. 1924 kam ein amerikanischer Jude, ursprünglich aus Hamburg, aus der Familie Warburg, nach Jerusalem und war sehr beeindruckt von Unterhaltungen, die er dort hatte. Und als er wegging, hinterließ er einen Scheck von $100.000 für ein judaistisches Institut der Universität. Das war damals eine große Summe. Heute hört es sich irgendwie inadäquat an. Dieser eine Schritt brachte einen Stein ins Rollen, einige andere schlossen sich an. Und so kam es, dass Ende 24, Anfang 25 das Projekt der Universität aus dem Nebel in die Realität hinübertrat. Als die Universität begründet wurde, suchte man Menschen, die bereit waren, sich mit ihr ganz zu verbinden. Das war gar nicht so einfach. Die großen jüdischen Gelehrten hatten ihre Stellungen an den jüdischen theologischen Institutionen. Die Universität wollte keine Theologie treiben, sie wollte keine Rabbiner ausbilden, sie wollte das Judentum unabhängig von irgendwelchen theologischen Richtungen, orthodox, liberal, gemäßigt, Reform, untersuchen und studieren. Und das war nicht jedermanns Sache. Außerdem suchte man Dinge, die der reinen Forschung besonders günstig sein würden. Und so verfiel man auch auf mich als jungen Mann, der sich mit einer Sache zu beschäftigen begonnen hatte, mit der kein jüdischer, geschweige denn nicht jüdischer Gelehrter in den letzten 100 Jahren sich mit wirklichem Ernst und Sachkenntnis. Ich muss Ihnen dabei eine Geschichte erzählen. Als ich 1922 in München meinen Doktor gemacht hatte, kam ich nach Berlin und hörte dort, dass ein alter Herr, ein Schüler des großen jüdischen Historikers Graetz, sich dort niedergelassen hatte, dem der Ruf vorausging, dass er in der Generation vor mir der einzige Gelehrte in Deutschland war, der sich für das Gebiet der jüdischen Mystik interessiert hatte und die einschlägigen Artikel in Handbüchern und andere Arbeiten darüber publiziert hatte. Es war ein alter Herr von 82 Jahren, Rabbiner in Posen, die posenschen Juden nach der polnischen Okkupation verließen fast vollständig Posen und siedelten nach Berlin und Breslau über. Und dieser alte Herr kam nach Berlin. Ich ging ihn besuchen. Er nahm mich reizend auf, war ein sehr lebhafter und witziger Mann. Ich war begeistert, als er mir seine Bibliothek zeigte. Er war der einzige deutsche Rabbiner, der kabbalistische Bücher in größerer Anzahl und kabbalistische Manuskripte gesammelt hatte. Er zeigte mir alles und ich sagte zu ihm in jugendlicher Begeisterung: Ja, wie schön, Herr Professor, dass Sie diese Bücher studiert haben. Was, sagte der alte Mann zu mir, den Quatsch soll ich auch noch lesen? Das war eine wichtige Stunde in meinem Leben. Es ging mir auf, dass auch dieser Gelehrte über die kabbalistischen Bewegungen im Judentum geschrieben hat, aus zweiter Hand gearbeitet hatte oder mit oberflächlichster Einsicht und sich gar nicht die Mühe gemacht hatte, in die Tiefe der Sache selbst einzudringen. Ich sah damals, dass sehr viel oder alles auf diesem Gebiet zu tun war, auf einem Gebiet, das meinen inneren Antrieben besonders entgegenkam. So begann ich damals, meine Studien in einem neuen Licht zu sehen. Und als ich dann in Jerusalem 1925 an die Universität berufen wurde, zuerst als Lektorer, als Dozent, später als Professor, bekam ich die Gelegenheit, durch Vorträge vor jungen Menschen über die Jahrzehnte hin mir selbst ein klareres oder klares Bild über das zu verschaffen, was ich eigentlich hier vor mir fand. Eine ungeheure Literatur, eine große Geistesbewegung, die historisch und sachlich zu untersuchen, zu analysieren und zu würdigen, kaum jemand ernstlich unternommen hatte. So habe ich in diesen 50 Jahren von 1917, als ich zuerst an diese Dinge herankam, bis 67, 50 Jahre und darunter 40 als Lehrer an der Universität Jerusalem und Professor für die Geschichte der jüdischen Mystik verbracht. In diesen Jahren bin ich Zeuge der Arbeit im Lande Israel gewesen und habe die großen Schwierigkeiten sachlicher, psychologischer, gesellschaftlicher Art würdigen können, denen die Geburtswehen des neuen Lebens verbunden waren. Es war keine unproblematische Unternehmung, der wir uns damals verschrieben haben. Und dennoch hatten wir alle das Gefühl, dass dies der einzige Weg war, der den Juden unter Würdigung ihrer eigenen Situation offen blieb. Es waren die 20er und 30er Jahre von den 40ern des deutschen Judenmordes und des Grauens davor und dahinter nicht zu sprechen. Es waren diese Jahre, die zugleich mit der Katastrophe des jüdischen Volkes in Europa den Aufbau des neuen Lebens oder wenigstens den Versuch, ein solches neues Leben vorzubereiten, mit sich brachten. Alles, was wir heute in Israel sehen, ist die Folge dieses Aufschwungs, dieses Geistes, der davon ausging und davon durchdrungen war, dass den Juden, wenn sie ihre Situation richtig verstünden, kein anderer Weg übrig blieb, als zu sich selber heimzukehren. Ich will vielleicht noch eine Bemerkung zufügen. Direkt nach dem Kriege wurde ich von den jüdischen Instanzen in Israel 1946 nach Deutschland geschickt und habe dort längere Zeit in einer Mission verbracht, die der Feststellung gewidmet war, was eigentlich von den jüdischen Bibliotheken und Sammlungen, die in den großen Institutionen des deutschen Judentums sich befunden hatten, noch nach der Nazi-Periode zu retten war oder überhaupt aufzufinden war. Die Nazis hatten alle öffentlichen und privaten Sammlungen der Juden beschlagnahmt. Die Juden selbst wurden ermordet. Ihre Bibliotheken dagegen wurden von den Nazis gesammelt, in der Hoffnung, in München oder Frankfurt. Die Nazistellen stritten sich untereinander um diese Städte, wer das Recht haben sollte, diese Sammlungen schließlich zu beherbergen. Sie hatten die Absicht, eine große Sammlung der jüdischen Literatur aufzubauen, in der Hoffnung, bei dem Studium dieser Dinge nun die Geheimnisse der Juden endgültig zu entlarven. Und es war ihre Politik, die Bücher nicht zu vernichten, sondern eben zu konzentrieren, so dass am Ende des Krieges in verschiedenen Stellen, besonders um Frankfurt am Main herum, eine sehr, sehr bedeutende Anzahl großer Sammlungen noch in den Schlössern, in denen man sie aufgestapelt hatte, vorhanden waren. Ich habe mit diesen Versuchen, die jüdischen Bücher zu sammeln und zum Teil nach Israel, zum Teil an die jüdischen Institutionen in der Welt zu bringen, sehr aktiven Anteil gehabt. Wir gingen davon aus, dass nachdem die deutschen Juden ermordet worden waren und kein wirkliches, echtes, produktives Leben der Juden als Juden in Deutschland mehr möglich sein würde, ihre Bücher mindestens dorthin kommen sollten, wo sie gebraucht und produktiv verwandt werden würden. Und in der Tat haben wir, wenn auch nicht vollständig, so doch zum Teil in diesem Unternehmen Erfolg gehabt, das mich mehrere Jahre lang wiederholt nach Deutschland gebracht hat. Es war damals die einzige Zeit in meinem Leben, wo ich in amerikanischer Uniform die Erfahrung gemacht habe, was es bedeutet, zur herrschenden Klasse zu gehören. ein etwas unheimliches und unvergessliches Erlebnis. Deutschland im Jahre 1946. Wenn ich nun einiges von meiner Arbeit sagen möchte, so will ich versuchen, kurz zu sagen, was eigentlich mich in meinen Studien und Arbeiten diese letzten 40 bis 50 Jahre bewegt hat und was das Zentrum meiner Arbeiten ausgemacht hat. Womit habe ich mich als Forscher und Autor beschäftigt? Obwohl ich von der Mathematik und von der Philosophie herkam, hat mich doch eigentlich hier nicht im Zentrum das denkerisch-philosophische bewegt, sondern es war die imaginative Welt des Judentums, die mich anzog. Diese Welt war in der Zeit der Emanzipation der Juden im 19. Jahrhundert weitgehend oder ganz aus dem Bewusstsein der Juden geschwunden. Zu einer Zeit, als das Judentum gern als prophetischer Monotheismus apostrophiert wurde oder wie sonst etwa man den geläuterten Religionsbegriff des 19. Jahrhunderts zu nennen beliebte. Und nicht nur dem Bewusstsein der Juden entschwand damals sehr weitgehend diese Welt der Bilder, Mythen und imaginativen Vorstellungen. Sie entschwand auch aus dem Bewusstsein der Nichtjuden, denen die Aufklärung und die Identifizierung der Juden mit der Aufklärung ein bestimmtes Bild des Judentums hinterlassen hatte, das nicht ohne weiteres mit der historischen Realität übereinstimmte. Freilich, bei den Nichtjuden war diese Welt schon vorher bekannt, aber eher unter polemischen Vorzeichen und Akzenten. Man sprach etwa von der Welt der rabbinischen Fabeln und Menschen, die andere Bereiche der Imagination auf religiösem Gebiet, wie etwa die Gnosis, sehr wohl zu schätzen wussten, wurden blind, wenn es sich um die jüdische Welt dabei handelte, die entsprechenden Dimensionen in der jüdischen Welt. Wie blind Menschen für Imagination und die Welt der Imagination im Judentum waren, dafür gibt es ein wunderbares Beispiel. Das berühmteste und berüchtigtste aller antisemitischen Bücher ist Eisenmengers Entdecktes Judentum, so ist der Titel des Buches, vom Jahre 1701, zwei unendlich dicke Bände, in denen mit genauer Anführung des Urtextes und deutscher Übersetzung alle Sachen aus der jüdischen Literatur zitiert wurden, die nach Meinung des Autors geeignet waren, die lästerliche, gottverlassene und skandalöse Art der jüdischen Weltbetrachtung und der Art, wie die Juden ihr Judentum sahen, zu entlarven. Wobei großenteils auf kabbalistische Literatur zurückgegriffen wurde. In Wirklichkeit war dieses Buch, welches als die Hauptquelle antijüdischer Propaganda durch viele Generationen berühmt war, in Wirklichkeit war das ein Buch, in dem der Leser die wunderbarsten, großartigsten Stücke finden kann, die die imaginative Welt des Judentums erleuchten. Statt des negativen, feindseligen Akzentes, des Entdeckers des Judentums, des Herrn Eisenmenger, brauchte man sie nur mit dem Vorzeichen einer positiven Wertung dieser Imagination anzuschauen und man wurde reich belohnt. Ich glaube, ich war nicht der Einzige, der aus der Bekanntschaft mit Eisenmenger auch positive Anregungen gerade über das hier entdeckte und entlarvte oder verleumdete Judentum gezogen hat. Die Wiederentdeckung dieses imaginativen Bereiches im Judentum, der sich in der Haggada, der volkstümlichen jüdischen Welt der Legende, und in der Kabbala, der jüdischen Mystik, niedergeschlagen hat, diese Wiederentdeckung des Bereiches der Imagination ist eine der wichtigsten Leistungen dessen, was man am Anfang des Jahrhunderts die jüdische Renaissance nannte. Diese Wiederentdeckung hat unsere Perspektive auf alles mit dem Judentum Zusammenhängende weitgehend und entscheidend verändert. Zuerst bezog sich diese Wiederentdeckung der Welt der Bilder im Judentum bei Menschen, die aus der jüdischen Tradition herkamen, sich zwar weitgehend von ihr gelöst hatten, aber nicht genug, um nicht eine Einsicht in diese Bilderwelt bewahrt zu haben. Menschen wesentlich aus dem polnischen und russischen Judentum, wie Michał Josef Ben-Gurion, Berdyczewski, wie Louis Ginzberg und Martin Buber, der letztere wohl am bekanntesten im deutschen Sprachkreis. Es waren Menschen, die von der neuromantischen Bewegung zum Teil tief ergriffen waren. Unter Nietzsches Einfluss und seinen Losungen standen, wie etwa Berdyczewski und Buber in ihrer Jugend. Die bedeutendsten Dokumente dieser Entdeckungsfahrt in die Welt der jüdischen Fantasie und Imaginationskraft sind die Bücher von Ben-Gurion Berdyczewski, Die Sagen der Juden und der Born Judas, die auf Deutsch erschienen sind, und die chassidischen Schriften von Buber. Ihre Wirkung am Anfang des Jahrhunderts war außerordentlich in meiner Jugend und hat sehr viel dazu beigetragen, Menschen einen Vorhang vor dem Jüdischen wegzunehmen und einen Ausblick auf das Judentum zu eröffnen, der ihnen hier geboten wurde. Die Sagen der Juden von Michał Josef Ben-Gurion in 5 Bänden halte ich für eine der größten Leistungen der jüdischen Wissenschaft. Es ist eine Sammlung ohne Kommentar, nicht umgeschrieben wie die Buberschen Legenden der Chassidim, die von Buber weitgehend neu formuliert und gedacht wurde. Ben-Gurion, dessen Buch von 1913 an im Inselverlag erschien, begnügte sich mit der Präsentierung der Texte selbst, ohne jede literarische Zutat. Er gab auch genau seine Quellen an und begleitete den Text der Bibel sozusagen mit einem Legendenkommentar, der aus der jüdischen Volksfantasie und der Imaginationswelt der Juden stammte. Aus den alten Büchern der Agada, wie man das nennt, der jüdischen Legendenwelt von vor 2000 Jahren, 1000 Jahren. Diese mit großer Nüchternheit und Sachlichkeit übersetzten Texte waren die erste klassische Repräsentation einer vergessenen Welt für viele Juden und Nichtjuden. Es gehört zu den merkwürdigsten Spielen und Überraschung, die der unausdenkbare Zufall mit sich bringt, dass derselbe Autor, der dieses Meisterwerk, die Sagen der Juden, geschaffen hat, dieselben Legenden in einem anderen Werke auf Hebräisch noch einmal erzählt hat, wie er als Romanschriftsteller, als Mensch der freien schriftstellerischen Produktion sich dachte, dass sie hätten geschrieben werden sollen oder hätten geschrieben werden können, wenn ihre Autoren die Imagination gehabt hätten, die er selber an diese Texte und an diese Welt heranbrachte. Die Bände, in denen er seine eigene Paraphrasierung dieser Texte vorlegte und die Bände, in denen er die unveränderten Texte präsentierte, diese beiden Reihen von Bänden lassen den Leser in größter Verblüffung zurück. Denn die Urtexte sind so unendlich viel schöner, großartiger, lakonischer, bedeutender, tiefer als die geschwätzige Ausmalung, die der Autor selber so viel höher schätzte als seinen eigenen produktiven Beitrag zur Paraphrasierung der alten Welt. Sehr merkwürdig. Das gilt freilich auch zum Teil für Bubers Legenden, nur dass bei Buber ein umgekehrter Prozess stattfand. Buber schrieb zuerst Paraphrasen und kam dann zu der Einsicht, dass der eigentliche Text wohl doch bedeutender wäre als jede romantische Erweiterung und Paraphrasierung. Die Bände von Ben-Gurion wurden viel gelesen, nicht nur von Juden, und bilden eine Hauptquelle von Thomas Mann in seinem großen Romanwerk der Geschichte Josefs. Diese Welt spielt nun in den kabbalistischen, mystischen Traditionen der Juden eine große Rolle. Hier war eine Verbindung von denkerischen und rein imaginativen Antrieben gegeben. Die Kabbalisten waren Menschen, die nachgedacht hatten, die aber eigentlich in Bildern dachten und dass ihre mehr oder weniger zulänglich in Bildern vorbrachten. In Bildern, die Symbole darstellten, in denen sie die Welt des Judentums neu beschreiben wollten. Oder in denen sie die alten Worte, die das Jüdische umfassen, zum Teil mit neuem Inhalt erfüllt haben, als Symbole, die einen weiteren Rahmen umfassten. Die jüdische Mystik stellt eine Tiefendimension des Jüdischen dar, die nicht etwa die Erscheinung des Jüdischen als Lebensform und Lebenshaltung im Wesentlichen verändern wollte, sondern ihr eine größere Tiefe nach innen hin geben wollte. Unter den Bedingungen des Exils, unter den Bedingungen des Ghetto-Daseins, der eingeschränkten Lebensform durch zwei Jahrtausende, ging die Produktivität der Juden oft nicht in die Breite, sondern nach innen, in die Tiefe. Das heißt, dahin, in die Dimensionen, die von der Mystik, von der religiösen Mystik umfasst werden. Und je enger das Äußere, je enger und umschriebener, eingeschränkter der äußere Lebensbezirk der Juden im Mittelalter durch lange, lange Jahrhunderte war, desto intensiver ging ihre Imagination nach innen, in die Tiefe und brachte dort eine neue Welt von jüdischen Symbolen hervor, in denen sie ihre eigene Erfahrung und Überlieferung zu beschreiben versucht haben. Diese Symbolik des Judentums, in der das Judentum als ein Symbol der Welt überhaupt verstanden wurde, dessen, was in der Welt vorgeht, des Weltprozesses, diese Dinge zu interpretieren, habe ich mir zur Aufgabe gestellt, in hebräischen und englischen und deutschen Werken. Die produktive Beziehung zum Jüdischen und zur Tradition des Judentums als einer religiösen und zugleich nationalen Gemeinschaft konnte wichtig werden, gerade da, wo sie dialektisch war. Was mich, wie so viele andere wohl auch, gerade bestimmt hat, war ein Doppeltes. Es war sowohl eine Liebe zu der Welt, die hier zum Vorschein kam, eine Identifikation mit ihr, als auch zugleich ein Bewusstsein der Distanz von ihr und ein Bewusstsein des Faktums, dass diese Welt der Tradition in den letzten Generationen zusammengebrochen oder in eine lebensgefährliche Krise geraten ist. Identifikation und Distanz zugleich sind es, die einen Gelehrten, der sich diesen Dingen zuwendet, wahrscheinlich am meisten prägen. Es ist ein labiles Gleichgewicht. Nie können wir uns vollständig mit der Tradition identifizieren. Nie können wir uns auch vollständig von ihr lösen. Noch sogar da, wo wir uns am meisten lösen wollen, bleibt auch noch etwas Unabbaubares, nicht abbaufähiges übrig, das uns langsam und deutlicher klar wird. Es ist auch ein Problem dabei, wo ein Jude, der sein Judentum als etwas Lebendiges, sich verwandelndes, Ganzes, Metamorphosen durchgehendes, aber doch in einem bestimmten historischen Rhythmus bleibendes sieht, für einen Juden stellt sich die Frage der Tradition gegenüber, sind wir ihre Herren oder sind wir ihre Diener? Wie weit sind wir, das eine oder das andere? Ein Problem, das mich viele Jahre beschäftigt hat.